بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، machen wir weiter mit der 24. Frage in 200 Fragen und Antworten zur Aqida. Die 24. Frage ist: Was ist der Beweis aus Koran und Sunna dafür, dass Al-Ikhlas, die Aufrichtigkeit oder die Wahrhaftigkeit, eine Bedingung ist für La ilaha illallah? Und er bringt da wie gewohnt Koran und Sunna. Er bringt erstmal aus dem Koran, und da gibt es natürlich genug. Er hat sich mit diesem wichtigsten, einer der wichtigsten Suren, Versen begnügt, wo Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Fa'budullaha mukhlisan lahuddin. Also diene Allah subhanahu wa ta'ala mukhlisan. Hier steckt das Wort Ikhlas drin. Also aufrichtig in der Religion. Und darum geht es. Dass du diene Allah subhanahu wa ta'ala, diene Allah aufrichtig. Oder sei aufrichtig in der Religion gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Diene Allah und sei ihm gegenüber aufrichtig. Je nachdem, wie man das übersetzen möchte. Auf jeden Fall ist hier inbegriffen, dass die Aufrichtigkeit, oder beziehungsweise ist das ein Beweis, dass die Aufrichtigkeit eine Bedienung von La ilaha illallah ist. Dann bringt er die Verse aus Bukhari Muslim. Naam. Wo der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagt: Der glücklichste Mensch für meine Fürsprache am Tag der Auferstehung ist derjenige, der aus reinster Überzeugung La ilaha illallah sagte. Im Arabischen heißt man qala La ilaha illallah khalisan min qalbi. Khalisan, ja, wieder auch das Wort Ikhlas, Aufrichtigkeit, also aufrichtig von seinem Herzen her sagte. Und ich sage nochmals wiederholt, das heißt nicht, dass La ilaha illallah, dass man das einfach nur sagt mit aufrichtigem Herzen, dass das Iman ist. Iman haben wir gesagt, dass das Sagen, das Bestätigen mit dem Herzen, das Sagen mit der Zunge und das Beweisen mit den Körperteilen. Das ist, diese drei kann man nicht voneinander trennen. Der Gläubige, wenn er aufrichtig eben in seiner Religion ist, in seinem Glauben, in La ilaha illallah, dann spricht er La ilaha illallah und er tut La ilaha illallah. Er beweist La ilaha illallah. Nicht jemand sagt La ilaha illallah und dann geht jemand anders anbeten. Nicht jemand sagt La ilaha illallah und betet niemals Allah an. Das geht nicht. Das ist sehr, sehr wichtig zu verstehen. Viele sagen: Ja, gut, hier ist Beweis. Einfach wenn ich La ilaha illallah sage von meinem Herzen, dann ist das, reicht das. Nein, das reicht nicht. Weil wenn du aufrichtig und ehrlich bist, dann musst du Allah subhanahu wa ta'ala anbeten. Wie kann jemand erwarten, der sagt: Ja, ich habe La ilallah einmal gesagt und das reicht, und der hat sein Angesicht niemals vor Allah subhanahu wa ta'ala niedergeworfen, sich nicht einmal vor Allah subhanahu wa ta'ala hingeworfen, nicht einmal ihm gedient, wie Allah subhanahu wa ta'ala sagt: Fa'budu, fa'bud, diene. Wie kann er erwarten, dass Allah subhanahu wa ta'ala ihn einfach so ins Paradies lässt? Allah subhanahu wa ta'ala entscheidet am Endeffekt, wer in Hölle geht und wer in Paradies geht. Aber der Diener muss wissen, dass die Aufrichtigkeit eine Bedingung von La ilaha illallah ist und dass diese Aufrichtigkeit beinhaltet Taten. Naam, dann bringt er den zweiten Hadith vom Propheten sallallahu alaihi wasallam, wo es heißt, und die Übersetzung ist ja ein bisschen schlechter aus dem Deutschen, im Deutschen heißt: Es gibt keinen Diener Allahs, der eine bessere Erfüllung seines Lohnes haben wird, als derjenige, der La ilaha illallah spricht und dabei nichts anderes im Sinn hat, als das Wohlgefallen Allahs. Vielleicht hat der Übersetzer ein anderes Hadith übersetzt oder einen ähnlichen. Im Arabischen heißt es: Inna Allah ta'ala harram an-nara ala man qala la ilaha illallah yabtaghi dhalika biwajhi Allah. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat demjenigen das Feuer haram gemacht, also hat ihn von dem Feuer bewahrt, der sagt La ilaha illallah und damit das Angesicht Allahs erstrebt. Und damit das Angesicht Allahs möchte. Also jemand, der sagt La ilaha illallah und er ist aufrichtig darin, La ilaha illallah zu sagen, weil er eben das Allahs Angesicht, Allahs Wohlgefallen haben möchte. Naam. Und die Hadithe sind, wie gesagt, in Bukhari und Muslim. Und diese Sachen, inshallah, genügen als Beweis für die Aufrichtigkeit, dass sie ein Teil von La ilaha illallah sind. Barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullah.